An den Ausgrabungsstätten von Marajan und entlang des Xingu gibt es keine charakteristischen schicken Paläste, keine offenkundige Aufteilung von Reichtum im Sinne persönlichen Eigentums und keine raffinierten Grabbeigaben für bestimmte Personen. Europäische Geschichtsschreiber erwähnen adlige und geführte Kriegerbanden, was auf eine gewisse zentralisierte Steuerung schließen lässt. Aber solche Berichte könnten auch durch die Vorurteile der Beobachter beeinflusst sein. Tatsächlich deuten die erhaltenen Bilder und Berichte über Festmäler eher auf Schamanenrituale und die Wechselbeziehung zu den umgebenden Wäldern hin, als auf die offene Demonstration politischer Macht. Ähnliche Verhältnisse sind auch im subtropischen Teil von Mali an der Fundstätte Djene Djeno dokumentiert. Dort tauchten offenbar im 9. Jahrhundert nach Christus eine große Zahl von Menschen, komplexe Netzwerke aus Satellitensiedlungen und befestigte Hügel auf, ohne dass es eine erkennbare herrschende Klasse gab. Auch im mittleren Teil des Senegal findet man aus dem gesamten 1. Jahrtausend nach Christus archäologische Anhaltspunkte für dezentrale, aber miteinander verbundene Siedlungen. Ethnografische Untersuchungen haben in Westafrika wie auch auf der südostasiatischen Insel Bali gezeigt, dass komplexe Bauwerke und eine große Zahl von Menschen durchaus in einer Heterarchie koordiniert werden können. In solchen Systemen ist die Macht nicht vertikal, sondern horizontal verteilt und Entscheidungen werden von Vertretern verschiedener Handwerksgattungen, Spezialisten für Rituale oder Familien getroffen. Möglicherweise gab es eine solche Gesellschaftsstruktur auch an den archäologischen Stätten im Amazonasgebiet und in Westafrika. Dort könnte es dazu beigetragen haben, die weit verstreute Stadtbevölkerung zu ernähren und aufrechtzuerhalten. Göttliche Herrscher wie bei den klassischen Maya im Khmer-Großreich oder im singalesischen Anuradhapura sind jedenfalls nirgendwo zu erkennen. Derzeit ist nicht klar, in welchem Umfang sich die Gartenstädte und die anderen stadtähnlichen Systeme auf die Umwelt des Amazonasgebiets ausgewirkt haben. Riesige Erdwerke, das Abbrennen von Wäldern, weil man die Böden nach den Wünschen der Menschen verändern und offene Anbauflächen für Getreide schaffen wollte, aber auch die Selektion bestimmter wirtschaftlich nützlicher Bäume müssen weitreichende Effekte gehabt haben, insbesondere wenn man bedenkt, wie viele Menschen potenziell an solchen Tätigkeiten beteiligt waren. Dennoch liefert die Umwelt bisher keine einheitliche Aussage, die man auf das gesamte Amazonasbecken anwenden könnte. Nach Ansicht mancher Wissenschaftler nutzten die Erdwerkerbauer in Bolivien schlicht die bereits vorhandenen offenen Graslandschaften, die durch das trockene Klima schon vor mehr als 2000 Jahren entstanden waren. Weiter südlich liefern die ökologischen Spuren anscheinend keine Anhaltspunkte für dauerhafte Rodung in Verbindung mit einer zeremoniellen Bearbeitung der Landschaft. Andere widersprechen solchen Befunden, das heißt, die Frage ist nach wie vor offen. Generell lassen sich die meisten Befunde über Brände im Amazonasgebiet während der Zeit, als es die Gartenstädte gab, mit Brandrodung und der Verlegung von Feldern vereinbaren. Die vorübergehende Rodung bestimmter Flächen, auf denen einige Jahre Ackerbau betrieben wurde, bevor man in ein neues Gebiet weiterzog, sorgte für dynamische Landschaftsmosaike, anders als eine vollständige Rodung, und anscheinend gibt es keine Hinweise auf starke Bodenerosion oder einen ökologisch bedingten Kollaps. Tatsächlich existierten viele derartige Formen des Stadtwesens beim Eintreffen der Europäer schon seit 1000 Jahren. Erst dann änderte sich alles. Mehr darüber in Kapitel 10. Letztlich blieben nur die kleinen Dörfer der indigenen Bevölkerung übrig, auf die Anthropologen im 20. Jahrhundert trafen. Man ging davon aus, dass sie so zeitlos und ursprünglich waren wie ihre Waldheimat. Alle Spuren des früheren städtischen Glanzes waren aus der Geschichte getilgt, bis man sie mit archäologischer Forschung und neuen wissenschaftlichen Methoden, aber auch durch die bessere Einbeziehung eben dieser indigenen Gemeinschaften und durch die Anerkennung ihrer Fürsorge und ihrer Kenntnisse wieder zutage förderte und damit weit verbreitete falsche Vorstellungen in Frage stellen konnte.